Ja, nun haben uns auch die letzten Gäste verlassen. Geiger, lieber Freund, endlich kann ich mich dir widmen. Winter! Herr Geheimrat. Stellen Sie die Flasche Markobrunner 1911 auf den Tisch. Verschließen Sie alle Türen und machen Sie vor der einen, die offen bleiben kann, den Cerberus. Jawohl, Herr Geheimrat. Tja, Matthias, solche Feste sind meist mehr für die anderen da als für den Jubilar. Ja, deshalb will ich diese Stunde mit dir jetzt umso mehr genießen. Es erscheint mir wie das Walten einer Vorsehung, dass du gekommen bist. Komm, Geiger, lass uns auf unsere Jugend trinken. Oh, warum nicht? Wenn man auch heute nach einem schwarzen Haar auf meinem Kopf ebenso vergeblich suchen wird wie in jungen Tagen nach einem weißen. Ich denke, ich bin es dir schuldig, dir etwas von der Krise zu erzählen, die mich, nachdem wir meine Frau begraben hatten, in dem leeren Hause und in der leeren Welt ergriffen hatte. Ja, ich hörte von Bettina, es sei dir nicht gut gegangen. Deine Tochter liebt dich abgöttisch, Matthias. Es ist auf eine Weise wahr, die mir manchmal bange macht. Bettina ist sehr religiös. Der Tod der Mutter ist dir furchtbar nahe gegangen. Nach ihrer Ansicht sind wir, meine Frau und ich, auch noch heute unlösbar verbunden. Damit hat Bettina wohl, wie ich denke, deinen Trennungsschmerz zu mildern versucht. Ja, der Verlust meiner Frau hatte mich in einer sonderbaren Verfassung zurückgelassen. Das Tor des Todes, durch das sie davongegangen war, wollte sich scheinbar nicht mehr schließen. Ich sah auf einmal nichts als Fremdheit, Nutzlosigkeit und Trostlosigkeit. Wirklich, Geiger. Ich würde wohl den Weg allen Fleisches gegangen sein, wenn ich nicht meine Kinder gehabt hätte. Ich wollte wenigstens noch so lange durchhalten, bis ihre Zukunft einigermaßen geregelt und gesichert war. Und nun hast du dich also wieder herausgemausert. Meine Antwort muss Ja und Nein lauten. Ich gehöre noch immer nicht recht dazu. Manchmal sehe ich um mich her und es ist mir, als ob mich das alles gar nichts mehr anginge. Dazu kommt eine Empfindung von Einsamkeit und Verlassenheit. Einsamkeit? Kurioser Gedanke, wenn man dich eben inmitten eines solchen Festgewimmels gesehen hat. Du, lieber Geiger, nicht das Festgewimmel hebt diese Einsamkeit auf. Das dringt zu mir wie durch wattierte Türen. Da steigte dann in mir auf der Überdruss. Ich sehe nur noch makabres Gelichter, drehkrank, unbarmherzig und endlos von einer Maschine herumgewirbelt und dann zuckt mir die Hand wieder nach der bewussten Klinke, die jeder leicht herabdrücken kann. Noch genug davon. Wie gefällt dir eigentlich mein Schwiegersohn Klamroth? Businessman vom Kopf bis zur Sohle. So, das ist also der Businessman. Früher sagte man der Reisende. Du stehst nicht gut mit deinem Schwiegersohn? Oh, wir stehen sehr gut miteinander. Nur muss ich sehen, hell und grell sehen, wie mein ganzes schönes Lebenswerk unter seinen Händen garstiger Ungeist wird. Ist Ottilie in ihrer Ehe zufrieden? Erstaunlicherweise ist sie zufrieden. Diese empfindsame Ottilie, die sich verfärbte bei einem zu lauten Wort. Heute vergöttert sie diesen plumpen Kerl, an dem sie doch jeder Schritt, jedes Wort täglich und stündlich verletzen müsste. Und schließlich betrügt er sie obendrein. Ja, da ist nichts zu machen. Das müssen wir dulden, wenn sich unsere Töchter der männlichen Brutalität ausliefern. Was man eine Tochter verliert, mag hingehen. Aber es geht mir auf andere Weise wunderlich mit dem Schwiegersohn. Ich brauche nur flüchtig an ihn zu denken. Und ich sehe sofort den Lauf einer Waffe auf mich gerichtet. Aber lieber Matthias, willst du mir glauben, dass alles, aber auch alles, was soeben gewesen ist, diese ganze Festlichkeit und ebenso alles, was mich umgibt, Kinder, Bilder, Teppiche, Tische, Stühle, ja, meine ganze Vergangenheit, mir so viel wie der Inhalt einer Rumpelkammer bedeutet, ist alles ist tot. Und ich will es denen überlassen, für die es lebendig ist. Das würde heißen, du möchtest abdanken? Warum sollen meine Kinder ungeduldig auf meinen Tod warten, da mir doch an dem, dessen Besitz sie so heiß ersehnen, nichts mehr gelegen ist? Aber um Gottes Willen, lieber Freund, du musst dich von solchen Depressionen freimachen. Kein Vater wird mehr als du von seinen Kindern verehrt. Ich sage nicht Ja, nicht Nein dazu. Jedenfalls bin ich entschlossen, das Seil zu kappen, das mich an mein altes Schiff und an seinen alten Kurs gebunden hält. Also, du hast einfach nicht gelebt. Du tust so, als wärst du eben geboren. So ist es. Es ist etwas Wahres daran. Ich weiß, sie, die Tote, würde mich verstehen. Vor ihr brauche ich die Vita Nuova, die begonnen hat, nicht zu verteidigen, wogegen mein Gedanke meiner lebenden Familie gegenüber Konterbande ist. Selbst vor Bettina muss ich ihn geheim halten. Nun sollte ich eigentlich mehr erfahren. Mein lieber Freund, hast du unter dem Menschengewimmel im Garten irgendeine Erscheinung gesehen, die dir besonders aufgefallen ist? Oh ja, natürlich, die hübsche Blondine. Ich sage dir heute weiter nichts, aber ich werde dich aufs Land mit hinausnehmen, in die Gärtnerei eines unbewohnten Schlösschens, und der Augenschein wird dich belehren, was das für ein Erlebnis ist.